Ab 23. Juni findet in der georgischen Hauptstadt Tbilisi die Gewichtheber-Weltmeisterschaft der Junioren 2016 statt. Die DVRK-Gewichtheberin Lim Eun-sim hob in der Gewichtsklasse 63 Kilogramm der Frauen 105 Kilogramm im Reißen und 135 Kilogramm im Stoßen, kam jeweils auf den ersten Platz und gewann mit 240 Kilogramm in der Gesamtwertung 3 Goldmedaillen. In der Gewichtsklasse 62 Kilogramm der Männer belegte Park Jong-ju den zweiten Platz und bekam 3 Silbermedaillen.